Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, sprich der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 55 und ich bin der Andi. Letzten Sonntag schrittierten meine Holde und ich die größtenteils übliche Runde. Durch einen kleinen Alternativroutenanteil konnte ein Geocache meiner Holden gewartet werden. Somit gibt's heute einen größeren Geocaching-Anteil, eingebettet in den Spaziergang am Ende der Konserve. Ihn komplett aus dem Kontext reißen wollte ich nicht, also den Rest verpassen oder Teile hassen. Einen Tod muss man sterben, sucht's euch aus. Ach Leute, Politik wollte ich eigentlich nie in meinen Podcasts thematisieren. Aber wie hätte ich ahnen können, welch Menschen irgendwann einmal die Geschicke des Landes leiten oder leiten wollen? Da weiß man nicht, ob man traurig oder wütend sein soll. Am 17.07.21 ist die 7-Tages-Inzidenz im Oberbergischen Kreis 17,6. Ja, wir waren neulich mal unter 10, dann kam Party, Ferien, Urlaub und nu ist sie wieder drüber. Am 20.07. nämlich 18,4 und am 21.07. 19,1. Wann reißen wir die 20? Es kann sich nur noch um wenige Tage handeln. Über Fallzahlen wird hier übrigens nur von Dienstag bis Samstag berichtet. Ein kurzer Blick nach England zeigt, was Herr Stamp am Tag der deutschen Einheit gerne hätte. Aufhebung aller Einschränkungen und damit die Entfesselung der Pandemie. Drosten hat gewarnt, warnt immer noch, doch der Prophet gilt, so scheint's, nichts im eigenen Lande. Luftfilteranlagen für die über 630.000 Klassenräume wird's bis dahin auch nicht vollumfänglich geben und so manche, die bereits welche haben, sagen, sie seien teilweise zu laut, um dabei unterrichten zu können. Ohren auf beim Filterkauf. Zumal wenn bzw. da die Dinger europaweit ausgeschrieben werden müssen, können Lieferzeit und Qualität schon mal mehr sein. Also stehen die Zeichen weiterhin auf geplante Durchseuchung unter Inkaufnahme tausender Long-Covid-Fälle auch unter Kindern, die dadurch gegebenenfalls erwerbsunfähig werden. Wie viel wird das Sozialsystem langfristig kosten? Eine einfache Sachfrage, selbstverständlich steht es Ihnen zu. Aber welche Perspektive gibt man Menschen damit? Auf Twitter schrieb jemand, dass ihre Studierenden, die Long-Covid haben, sich an guten Tagen 3 Stunden konzentrieren können und Wortfindungsstörungen hätten wie Demenzkranke. Menschen im Alter von 24 Jahren. Kannst du dir nicht ausdenken. Was soll ich sagen, die haben gegebenenfalls noch Glück, studieren zu können. Tja, Kind, aus dir hätte ja mal was Großes werden können, aber deine Regierung war der Ansicht, dass Entfesseln der Wirtschaft wichtiger sei als deine lebenslange Fesselung durch Long-Covid. Klar hättest du auch Wohlstand erwerben können, aber jetzt bist du halt ein Sozialfall. Pech, dass es dich erwischt hat, aber wir müssen alle lernen, mit Covid zu leben. Die Entscheider wollen jetzt an denen, die was haben, mitverdienen und nicht irgendwann vielleicht an jemandem, der etwas hätte haben können. Das musst du doch verstehen. Und damit das Verdienen nicht durch andere horrende Kosten gefährdet wird, hat man 2019 mal eben dafür gesorgt, dass unter anderem NRW für Hochwasserschäden nur noch in Härtefällen aufkommen muss. Mutmaßlich, damit ein Hochwasserproblem nicht den Landeshaushalt gefährdet. Was weiß denn ich? Egal, dass die Überflutungen 7 Tage vorher vorausgesagt wurden, Stichwort europäisches Hochwasserwarnsystem EFAS. Da konnte man ruhig weiter Wahlkampf machen. Was solle schon passieren? Im Worst Case, dass man sich um Kopf und Kragen feixen könnte. Zumindest, wenn man sich nicht für das unangemessene Feixen entschuldigt, sondern lediglich für den Eindruck, der daraus entstanden ist. Wie gesagt, ich habe bekanntlich selbst Defizite in Sachen Empathie, aber Herr Laschet ist in meinen Augen weniger empathisch als eine Waschbetonplatte. Und dann schreibt WDR aktuell, dass Herr Staus, ein Politikberater, auf WDR 5 sagte, Zitat, »Ich glaube, das war ein Aussetzer, die wir ja von ihm jetzt auch hin und wieder kennen. Dass er im Bild ist, müsste Armin Laschet gewusst haben. Die Situation zeige, dass seine Berater noch besser aufpassen müssen.« Zitat Ende. Was soll mir das sagen? Da will jemand Kanzler werden, der hin und wieder Aussetzer hat? Aussetzer? Welcher Art? Welche Ausprägung? Wird das mehr? Wird das schlimmer? Auf den müssen Berater besser aufpassen, also passen sie bereits auf, wenn derzeit auch nicht gut genug? In welchem Umfang genau? Ist er gegebenenfalls eine tickende Zeitbombe? Das beunruhigt mich doch sehr. Zumal es ohne die Aufpasser offenbar nicht geht, was wiederum bedeuten könnte, dass er eine Marionette seiner Berater ist. Und was beraten die eigentlich? Und in wessen Interesse? Und was passiert, wenn sie ihn falsch beraten? Besser nicht beraten als falsch beraten? Fragen über Fragen. Das Gesamtensemble zeigt mir persönlich ganz klar auf, dass Deutschland hingegen gut beraten wäre, ihn weder zum Kanzler zu wählen, noch ihn sonst irgendein politisches Amt ausfüllen zu lassen. Neulich wurde ich gefragt, Andi, wie ist man eigentlich ein so toller und beliebter Podcast-Gast wie eben alle diese tollen und beliebten Podcast-Gästinnen in den anderen Podcasts? Ich hatte keine Ahnung. Nett sein? Das könnte einiges erklären. Meine Einladung musste ich mir stets durch den Gewinn eines Wanderwaffeleisens oder einer Patenschaft erschleichen, in einem Podcast, der leider nach der nächsten Episode eingestellt wird. Raum für Verschwörungstheorien. Wen meiner geneigten Hörerschaft es abseits aller Vermutungen interessiert, wie man tatsächlich ein toller und beliebter Podcast-Gast ist, kann und sollte das auf Jörn Schars feinem Podcast-Netzwerk nachlesen. Der Jörn hat da nämlich mal was vorbereitet. Alternativ kann man sich zuweilen ungeachtet der eigenen Beliebtheit einfach selbst einladen. Zum Beispiel in die eben bereits angesprochene letzte Folge des Backhaus-Casts. Alle Mikros offen, haben sie gesagt. Am 25.07.21 um 18 Uhr in der Pott-WG. Was dabei herauskommt oder herauskam, je nachdem wann ihr diese Konserve hört, werde ich gegebenenfalls auch nachträglich verlinken. Blüten, die Corona treibt. Richtig gehört. Manchmal gibt es Situationen, die doch irgendwie erwähnenswert sind. Ein etwas surreal anmutendes Erlebnis erzählte mir ein Mitarbeiter eines Getränkemarktes. Klar könnte ich es euch weiter erzählen, doch wir alle lieben Informationen aus erster Hand. Nichts wurde meinerseits dazu gedichtet, nichts vergessen. Ich wünsche gutes Kopfkino, hört selbst. Ja, es handelt sich um einen Mittwochabend und zwar kam ich eine Stunde vor Ladenschluss noch vorbei, damit ich quasi den Laden zumachen kann. Ja, und ungefähr 40 Minuten vor Ladenschluss rief dann eine Frau an und hat mich bei einem 6,5 Minuten Telefonat durch den Laden gescheucht und nach irgendwelchen Getränken gefragt, ob wir die noch da haben, wie viel die kosten. Und am Ende hat sie mich dann gefragt, ob es für mich okay wäre, wenn wir das Geschäft quasi außerhalb des Ladens abwickeln könnten. Also ich stelle ihr ihre neuen Getränke auf den Hof und sie stellt mir ihr Leergut auf den Hof. Und sie bezahlt auch außerhalb des Ladens, damit sie den Laden nicht betreten muss. Und meine ich, das ist vollkommen okay. Aber dann könnte es halt passieren, dass sie etwas warten muss, bis die Kunden halt im Laden fertig sind. Und ja, damit war sie einverstanden und dann hat sie gesagt, sie kommt 10 Minuten vor Ladenschluss vorbei. Pünktlich 10 vor 8 kam sie dann auf den Hof gefahren mit einem grünen Kombi und einem Mann im Schlepptau. Und ab da fängt die Geschichte an, komisch zu werden. Denn ja, sie stiegen aus und zogen sich ihre Masken an. Nur war das für mich etwas ungewohnt, denn die Frau hatte eine FFP2-Maske an und zum doppelten Schutz scheinbar noch eines dieser Plastikvisiere darüber. Und der Mann trug eine Gasmaske, die das gesamte Gesicht verdeckt hat, mit Visier, ja, wie man sich das halt vorstellt. Ich stand dann am Ladeeingang und war erst etwas verwirrt, aber sie begann halt wie abgesprochen, das Leergut auf den Hof zu stellen. Also habe ich mir da keine Gedanken gemacht. Ja, dann hatte ich die neuen Getränke, die sie haben wollten, bereits im Voraus rausgestellt, als ich halt kurz Zeit hatte. Und als sie dann fertig waren mit dem Leergut, hat die Dame mich gebeten, Abstand zu halten und ist dann vorgelaufen und hat mir ein Schälchen auf das Leergut gestellt mit einem 50-Euro-Schein drin und hat mich gebeten, eben kassieren zu gehen. Als ich dann auf das Schälchen zugegangen bin, ist sie schnellen Schrittes wieder zurückgegangen, also wollte sie mir scheinbar nicht nahe kommen. Ich habe dann das Schälchen genommen und bin in den Laden gegangen und habe ganz normal abgerechnet, habe ihr das Rückgeld in das Schälchen getan und den Kassenzettel dazu, damit sie mir auch nicht vorwerfen könnte, ich wollte sie irgendwie abziehen oder sowas. Ja, und bin dann wieder rausgegangen und habe das Schälchen auf den Hof gestellt. Und als ich dann den Laden wieder betreten habe, ist sie erst losgegangen, um das Schälchen wiederzuholen. In der Zwischenzeit hatten sie die neuen Getränke schon in das Auto gestellt. Und dann sind sie wieder losgefahren und ich habe das Leergut einsortiert. Alles in allem, die wohl komischsten Kunden, die ich bisher hatte. Aber wenn man sicher sein will, dass man sich nicht ansteckt, ist das auch eine Möglichkeit. Und jetzt kommen wir zum eingangs erwähnten Schrittieren. Wie gesagt, also den Rest verpassen oder Teile hassen. Einen Tod muss man sterben. Sucht's euch aus. Also die ganze Aktion nochmal. Ich bin nämlich voll der Profi. Das heißt, ich habe jetzt eben schon mal eine ganze Menge Wartung aufgenommen für Nüsse. Weil, ganz einfach, weil die App nicht lief. Ich habe sie zwar angeschaltet, aber nicht auf Aufnahme gedrückt. Tja, so kann es gehen. So, wir haben eben ein paar Eselchen getroffen. Die sind hier eingehegt, riechen auch dementsprechend. Ganz viele Fliegen drauf. Einer sieht aus, als hätte er die Räude, ist ein Langhaaresel. Ihr kennt Langhaar-Schäferhunde, so ähnlich sieht das aus. Nur halt als Esel, nicht als Hund. Und wir befinden uns gerade auf einer Wartungsrunde. Es ist Sonntag, der 18.07.2021. Das Wetter ist herrlich und nichts, aber auch gar nichts deutet darauf hin, dass in vielen Orten in NRW das Hochwasser zugeschlagen hat. Und heute schlägt es hingegen in Bayern zu. In ähnlicher Ausprägung und in Österreich. So, wir machen hier mal einen Schnitt. Da sind wir wieder. Worum es heute geht, es geht um einen Petling, den meine Holde als Final für einen Cache liegen hat. Dieser Petling war ja eigentlich schon öfter mal weg. Wir haben ihn neulich nochmal erneuert und jetzt schreibt eine Cacherin, ein Cacher, ich weiß es nicht genau, ist ja der Cache meiner Holden, dass der alte Petling gefunden wurde. War wohl möglicherweise durch Regen weggeschwemmt worden, aber er soll halt jetzt wieder da sein und zwei Petlinge am Final ist ja Unsinn. Deswegen holen wir den alten jetzt ab. Er soll dahin gelegt worden sein, wo der andere auch ist. Insofern leicht zu finden. Und meine Holde ist gerade dabei, ihn zu suchen. Ich denke, probier's mal von dieser Seite. Ich kann hier was sehen. Ha! Ja, wenn die Arme zu kurz sind. Ich glaube, da muss ich mal hin. Sehr geschickt gemacht. Da hat jemand mitgedacht. Das sieht sehr gut aus. Weil wir hatten an den Petlingen Draht befestigt. Und genau dieser ist jetzt auch hier dran gerödelt worden. Ja, jetzt müssen wir nur mal sehen, welcher ist denn jetzt der alte und welcher ist der neue? Welchen hat man zuletzt gelegt? Wir nehmen einfach mal das Logbuch raus. Dann sehen wir ja, was ist. Weißt du? So, guck mal, ob das ist. Das könnte der alte sein. Da ist nichts drin? Dann ist das der neue. Aber wieso ist der so nass? Mach mal den anderen. Hä? Mit den anderen auch. Der ist schon voll am Rosten, das kann er nicht sein. Der war doch richtig zugedreht. So, rei. Wir haben hier ein Logbuch. Oh, ey, fuck. Wir haben hier ein Logbuch und ein anderes Logbuch und. Oder die haben einfach nur getauscht. Ach, ist doch scheiße. Da hat wieder. So. Und hier steht da wer drin? Mhm. 18, 10, 20, 19, 20, 20. Das ist der alte. Das ist der alte? Mhm. Gut, dann frickeln wir jetzt mal den einen ab. Nehmen wir den mit. Und den. Aber da würde ich gerne mal reingucken. Hier? Mhm. Sicken. Ja, wenn der Sicke nass ist, dann lassen wir doch den alten dran, weil dann stimmt ja hier was nicht. Auch dann bauen wir den hier ab und machen dafür den anderen hin. So. Dann lassen wir den alten dran. Dann kannst du den ja in den neuen reintun. Muss man mal überlegen, woran es liegt. Also ich befürchte, es sind von diesem Mineralwasser die Deckel. Die sind nämlich, ich glaube, nicht so gut. Wir hatten schon mal einen anderen von dem Wasser mit Stern. Und die Deckel, die schließen besser ab. Die hier, die sind so eher mäh. Die sind auch in sich zu weich. Glaube ich. Sicher bin ich nicht, aber ist so. So, dann wollen wir ihn mal wieder da hinlegen. und alles ist schick. Weiter geht's. Können wir weiter schrittieren. Wo war ich denn eben? Ich habe mich darüber ausgelassen, wie das hier mit dem Wetter ist. Ja, also heute hier herrliches Wetter. Noch vor ein paar Tagen Hochwasser, nicht hier im Ort, aber in den Ortsrandgebieten. Und ja, seit letzter Nacht geht es in Bayern richtig ab und in Österreich. Schlimm sowas. Und was für den einen schlimm ist, wo einer Worte findet, da lacht ein anderer im Hintergrund. Unfassbar. Nein, ich denke, das darf nicht vergessen werden, obwohl es jetzt durch die Medien ging, aber es darf nicht vergessen werden. Dieser Mensch darf nicht Kanzler werden, weil dann ändert sich mit Sicherheit nichts. Wie schon gesagt, seit 75 müsste es Schwarz eigentlich wissen, aber sie haben nichts gemacht, denn die Politik geht ja eher als Wirtschaftsfreund und ja, so eine Katastrophe verursacht Kosten. Klimaschutz verursacht aber auch Kosten und diese Kosten kann man sehr gut auf die Allgemeinheit abwälzen, aber halt nicht auf die Wirtschaft, weil da würden ja einige einen gewissen Verlust haben, aber nicht alle. Ja, und das muss ja offenbar um jeden Preis verhindert werden. Egal. Eigentlich nicht egal, aber was soll ich sagen? Das ist zum Kotzen. Einfach nur zum Kotzen. Unseren Bekannten geht es den Umständen entsprechend gut. Offenbar stieg das Wasser nicht zu hoch und es ist wohl auch nicht viel ins Haus selbst eingedrungen. Insofern geht es ihnen den Umständen entsprechend. Sie haben jetzt wohl für eine Woche noch keinen Strom, aber Campen im Garten ist möglich. Falls ihr es hört, ich wünsche euch noch viel Kraft und ich finde es gut, dass ihr zumindest noch so viel Glück gehabt habt. Andere bei euch in der Gegend, wie ich las, sind da ja bitterer betroffen. Ganz zu schweigen von denen, die irgendwo im Ahrtal, an der Erft und in anderen Regionen wohnen oder wohnten. Schlimm genug. So, das war heute unser kleiner Geocaching-Exkurs. Wir sind dann damit auch schon dadurch. Stellen fest, nicht nur Filmdosen, sondern auch Pettlinge sind nicht wasserdicht, wenn man den falschen Deckel nimmt. In diesem Fall war, ach du Scheiße, ein Mülleimer voller Beutel für Hunde. Ekelhaft. Ja, aber besser da als auf dem Weg. Nein, also es kommt auf den Deckel an. Und ich nehme eigentlich immer die Deckel meines Lieblingsmineralwassers, weil die sind grün. Passen also recht schön in die Landschaft. Aber sie sind nicht so dicht wie manch anderer. Und da gibt es halt die Deckel vom Wasser mit Stern. Sind zwar Silber, aber ja, gibt es auch in so einem hellen Grün, glaube ich. So ein Mint. Aber die sind dichter. Also Augen auf beim Deckelkauf oder bei der Deckelverwendung. Boah, ist mir warm. Wir sind jetzt hier am Johanneskapellchen. Und den Vorplatz vor dem Kapellchen hat man jetzt geschottert. Mit feinem Schotter, damit man davor einen Freiluftgottesdienst machen kann, vermute ich. Das passiert schon mal vor Schützenfesten oder ähnlichem. Und ich denke, dass dieses Jahr das Schützenfest wieder stattfinden wird. Mutmaßlich. Obwohl, naja, vielleicht auch nicht. Es ist normalerweise immer am 1. Augustwochenende. Das ist ja bald. Und wer weiß, wie es dann schon wieder mit den Inzidenzen aussieht. Wir sind ja jetzt bei über 10 hier im Oberbergischen Kreis. Tendenz steigend. In England geht es richtig ab. Heute Morgen las ich 55.000 Neuinfektionen oder was. Und die wollen trotzdem alles öffnen, so wie geplant. Ab morgen. Es ist halt unglaublich. Aber ja, ich verstehe es halt nicht. Möglicherweise nur zu blöd. Kann ja sein. Was habe ich heute gesehen? So eine kleine Zeichnung auf Twitter. Ich weiß gar nicht, von wem sie war. Läuft dann so der kleine Tod in seiner Robe gesenkten Hauptes durchs Bild und meint, so viele Idioten und nur eine Sense. Tja, was soll ich sagen? Es ist der absolute Hammer, was bei uns am Vogelfutterhaus los ist. Ab morgens 5:30 sind da manchmal 8 bis 10 Stück. An dem kleinen Häuschen hauen sich den Ranzen voll. Die Taube unten drunter, Die kannst ja nicht anfliegen, hatten wir ja schon, das Thema. Und frisst, was die Kleinen runterschmeißen. Ja, neulich hat sie sich aufs... Ja, wir haben draußen so eine Gartenlaterne. Die steht da in der Nähe. Hat sie sich da drauf gesetzt. Und natürlich beim Runterfliegen das Ding umgeworfen. Toll. Jetzt hatten wir das Ding mal an. Also so mit Kerze und so. Ja, mehrere Tage stand dann. Die Taube scheint es zu meiden. Möglicherweise hat sie sich warme Füße geholt. Man weiß es nicht. Und hier hat wieder einer einen dicken Ast über den Weg gelegt. Möglicherweise mag da einer keine Radfahrer. Es wird hier immer wieder gern getan. Es ist ja eine beliebte Mountainbike-Strecke. So, wir nähern uns dem Peak. Ich nenne es Peak, weil es ist auf unserer Runde zum Schrittieren immer der höchste Punkt. Danach geht es dann bergab und nachher wieder hoch, aber das ist halt der höchste Punkt. Und just hier in der Nähe gibt es ein Wetterhäuschen. Ihr merkt es schon am Schnaufen, ne? Mein Shirt ist übrigens vorher ungebügelt, jetzt glatt, weil es spannt und ich dampfbügel es am Leibe. Das kann ich gut. Wenigstens ein bisschen Wind. Ist es nicht ganz so heiß. Lustig. Der Indianerpfad. Hier hat jemand mit grüner Sprühfarbe und einer Schablone grüne Indianerköpfe an Bäume gesprüht. Warum auch immer. Vielleicht hat es was mit dem naheliegenden Kindergarten, wir haben ja so einen Naturkindergarten zu tun, oder einen Waldkindergarten, wie man es nennt. Wie nennt man das, Frau? Waldkindergarten. Ha. Und hat vielleicht was damit zu tun, ich weiß es nicht. Mir ist auf jeden Fall kein offizieller Indianerwanderweg bekannt hier im Ort. Sieht aber ganz nett aus. Mal ein erfrischend anderer Anblick. Früher hatten sie hier mal Augen auf Bäume gemalt und ja, manchmal sogar Münder. Das härteste, was ich mal gesehen habe, war auf einem Friedhof. Das ist jetzt mehr so ein Park auch teilweise in, keine Ahnung, wo waren wir damals? In der Nähe von Schwerte, meine ich. Sind ein Stückchen gefahren, also kann auch in Dortmund, Düsseldorf, ich weiß es nicht, gewesen sein. Auf jeden Fall hat man da in Astlöcher Gebisse, also so menschliche Gebisse reingeklebt, gegipst, keine Ahnung. Auf jeden Fall sah es dann so aus, als würden Bäume reden können, als hätten die Münder. Total crazy, aber auch das hat richtig was und das nicht nur an einem Baum, sondern an mehreren. So, wir sind also jetzt an diesem Unterstand. 7 Säulen, vorne offen, Dach. Da war mal ein Mülleimer, den gibt es nicht mehr, den hat wohl irgendeiner abgerissen. Spezialisten. Innen drin 2 Bänke und so ziemlich an jeder Ecke der Tragsäulen hat dann jemand sein Taschenmesser ausprobiert. Ganz abgesehen davon, dass das Ding über und über mit Sprühdose beschmiert wurde. So sind sie, die Halbstarken, die Jugendlichen, die Kleinen. Und auch hier wieder ein Indianerkopf, diesmal auf der Schnittfläche eines Baumstumpfes. Müsste meine Holden mal... Hast du ein Foto gemacht? Sie hat ein Foto gemacht. Ich finde das so lieb. Die denkt immer so gut mit, damit ich dann nachher auch was habe, was ich in die Shownotes oder in den Artikel packen kann. Ja, meine Holde. Wenn ich die nicht hätte, wäre ich sowas von im Arsch, glaubt kein Mensch. Man muss ja auch mal für was dankbar sein können, ne? Ich für meine Holde. Gibt sonst auch kaum einen, der es wohl mit mir ausgehalten hätte, außer vielleicht Mutter. Und wenn es nicht für den ganzen Indianerkopf reicht, macht man halt nur eine Feder. Und von der Feder ein Foto. Scheint tatsächlich hier irgendwie so ein... Vielleicht haben die ja hier auch so ein ganz altmodisches Schnitzeljagdspiel gespielt. Man weiß es nicht. Ja, Vermutungen. Könnte ich ja nachher zu Hause mal googeln, ob es irgendwas auf der Lindlerer Seite mit Indianerköpfen und... Oder das ist hier so eine Kinderrunde. Da kann man jetzt eine ganze Menge interpretieren, ohne was zu wissen. Und am Schluss ist es dann doch was ganz anderes. Indianerkopf und noch mehr. Ist das ein anderer? Ne, der hat auch eine Kette an, ne? Ja, der hier hat auch eine Kette an. Das ist immer dieselbe Schablone. Hm? Da geht's rein? Was? Hier geht's rein? Ja, nicht, dass hier irgendeiner Geocache gelegt hat, ne? Also hier geht's rein. Sollen wir da mal reingehen? Komm, wir folgen mal den... Das ist mal was ganz anderes. Das ist ja wie Geocaching. Problem ist, es Jetzt ist hier Kackwald, da haben wir nachher wieder ein Zeckenproblem, ey, so ein Scheiß. Vielleicht ist das eine analoge Cache-Runde. Unglaublich. Oder man findet hier irgendwo einen Hinweis. Oder man muss hier die einzelnen Federn zählen. Siehst du noch was? Ich auch nicht. Ah. Hm. Einzelne Federn. Ja, es könnte ja sein, dass man vielleicht da, wo an der Strecke zwei sind, dann gucken muss, wie viele Federn sieht man da. Hier ist noch eine. Da, da, da. Müsste mal gucken, also. Ja, oder das ist so eine Ferienspaßrunde. Weißt du, und hier Kinder müssen, weiß ich nicht, immer nur gucken, wo einzelne Federn sind. Und das wären jetzt an der Stelle dann halt mal vier oder so. Dann müssen die Federn zählen, könnte ja sein. Schauen wir doch mal, ob, wenn jetzt hier gleich noch mehr kommen von diesen Köppen wieder als gehäufte Geschichte, ob es da auch so viele Einzelfedern gibt. Oder die müssen die generell zählen, weißt du, wie viele Köppe, wie viele Federn. Kann ja sein. Da muss es doch was geben. Ja, eine einzelne Feder, also zwei gegenüber. Mhm. Jetzt ist die Frage, geht es hier runter zum Waldkindergarten oder geht es hier weiter? Da müssen wir mal sehen. Das könnte man sich ja eigentlich zunutze machen, ne? Weil man könnte da jetzt überall möglicherweise als Multi Informationen hinlegen und es wären keine Stationen, weil wir hätten es ja nicht, da ist wieder eine, wir hätten es ja nicht für diesen Multi gelegt. Also sind es, ja, wenn man, oder man lässt sie zählen, dann sind es ja keine echten Stationen. Ah, hier geht's runter. Siehst du, die haben hier auf der Treppe haben sie einen. Oder man kommt hier hoch. Das kann natürlich auch sein. Aber dann geht's hier runter in Richtung Kapelle. Und das ist auch der Weg zum Waldkindergarten. Dann vermutlich hängt das mit denen zusammen. So scheint das Rätsel ja gelöst zu sein. Also eine Runde für Kinder aus Richtung des Waldkindergartens. Ja, ein Sommerfest. Wie nennen die sich eigentlich? Aha. Ja, vielleicht sind es ja die Indianer, weißt du, das wäre dann. Aber gut. Ein Sommerfest-Special könnte sein. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe ja viel eingecremt, ne? Aber meine Nase nicht. Hi. Vielleicht habe ich Sonnenbrand auf der Nase und nur auf der Nase. Toll. Ja, so schnell kommt man selbst mit dem Eincremen aus der Übung, wenn man. Also. Klingelingeling. Klingelingeling Andi. Hallo? Ich denke Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Ich bin ganz in meinen Gedanken versunken, weil. Ja, das ist lieb, danke. Nee, und so schnell kommt man dann aus der Routine, sich einzucremen, wenn man ein Jahr quasi im Keller verbringt und keine Sonnencreme braucht. So, ich denke, ich brauche jetzt hier keine Sorgen zu haben wegen Zecken. Denn da sind die jetzt mit ihren beiden Mountainbikes durchgebrettert und haben dann wohl alles mitgeschleift, abgerissen. So haben auch Mountainbiker ihre Berechtigung, wenn sie denn dafür sorgen, dass man nachher entspannt dahergehen kann. Außer bei Klingelingeling. Also ich komme mich immer noch nicht drüber. Hatten die denn was gesagt? Ja, der Typ hat das gerufen. Der hat Klingelingeling gerufen? Ja, und dann, weil du nicht reagiert hast, hat ihn es dann nochmal gerufen. Ja, ich bin am Labern. Also wenn ich hier rede, dann bin ich so laut, da höre ich von hinten kein Klingelingeling. Aber schön, dann hast du es also wiederholt. Das war quasi ein Zitat eines Mountainbike-Fahrers. Ja, und das Andi habe ich eigentlich schon gesprochen. Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn der meinen Namen kennt. Na gut. Klingelingeling. Die Jogger sind auch unterwegs. Ein Blick auf die Lennefe zeigt. Lennefe ist hier dieser Bach, der bei uns durch Lindler geht und der ist, boah, eigentlich relativ normal, vielleicht ein bisschen höher als sonst, aber nicht mehr viel. Also hier ist das Wasser weg. Zurückgeblieben sind überall kleine lustige Tümpel, die definitiv jetzt größere Mückenbrutgebiete werden und schon haben wir wieder ein Problem. Ich zumindest, weil ich bin bei denen furchtbar beliebt und die Pferdebremsen sind wieder unterwegs. Typische Zeit Juni bis August. Und wenn sie dich kriegen, also bei mir ist es so, ich kriege dann immer recht große Beulen, Schwellungen, bin da ziemlich allergisch gegen. Und, wie ich auch schon mal vor, bestimmt schon öfter erwähnt habe, Pferdebremsen oder überhaupt diese Bremsenarten können Borreliose übertragen, denn die Erreger passen durch dieses Saugwerkzeug. Ich muss dich ein bisschen näher hier in meiner Nähe haben, Frau. Weil sonst glauben die alle, ich führe hier dämliche Selbstgespräche und so glauben alle, ich texte dich zu. Das ist viel einfacher. Moin! Ist das nicht ganz so schlimm? Bin ich froh, dass das hier so schön schattig ist im Wald. Auch wenn das hier so feucht ist, ne? Ist ja alles hier immer noch sicke nass, aber wenn mir hier die Sonne direkt auf den Pelz brennen würde, wäre nicht so toll. Aber wie verranzt das hier überall ist, ne? Hier da die Holzbänke total mit Moos überwuchert und überall hier im Schlossteich liegt Holz rum. Die Ränder absolut verwildert. Überall Brennnesseln und was hier sonst noch so wächst. Hagebutte. Die ganzen Wiesen ungemäht. Also ist ja alles vollkommen ungepflegt. Die Laterne, die sie hier neulich umgeworfen haben, die ist jetzt bald zugewachsen. Hat jetzt einer rundgelegt. Sieht echt schlimm aus. Es kümmert sich keiner. Ja, damals, als das Gelände um das Schloss noch dem LVM gehört hatte, da wurde ja wenigstens ein bisschen was gemacht. Hier ist so eine Bank, da war neulich am Rand ein bisschen Brennnessel, aber jetzt auch fast komplett zugewachsen. Das war früher mal ein richtig schöner Park. Da waren wir auch öfter. Ich hatte einen Bekannten, dem sein Vater, nee, nicht der Vater, Blödsinn, der Onkel. Der Onkel von dem war hier irgendwie der Gartenpfleger und Aufseher von dem Schloss. Und die haben sich halt gekümmert. Aber jetzt ist nichts mehr. Hier wurde früher auch immer gerne mal das Lichterfest gemacht. Hat man hier in verschiedenen Motiven Kerzen aufgestellt. Ganz viel. Es war eigentlich immer sehr schön, bis auf den Tag danach. Da blieb dann ziemlich viel Müll liegen. Aber jetzt ist es einfach nur noch unprickelnd. Was soll ich sagen? Geht vor die Hunde. Alles geht irgendwie vor die Hunde. Gut, wir hatten Corona, darf man nicht vergessen. Aber jetzt wird ja hier gebaut, eine Klinik für psychisch Kranke. Irgendwie sowas, ich weiß nicht genau. Ist mir auch eigentlich Wumpe, nur es scheint sich nichts zu tun. Was den Bau angeht, wieso ist denn hier das Tor auf? Auch nicht schlecht. Betreten der Baustelle verboten, aber offen. Ich gehe da jetzt mal nicht hin, weil sind ja immer noch irgendwelche Schilder. Nur ein offenes Tor heißt ja nicht, dass man daher darf. Da vorne an den Steinen Efeu runterwachsen lassen würden, sähe das viel besser aus. Die sind nicht schön. Die sind einfach nur ranzig. Ja, die meine ich. Diese hässlichen L-Steine mit diesen schwarzen Flecken und dem Riss im Unterbereich. Und überhaupt hässlich. Nein, die Bruchsteine, klar, die müssen so bleiben. Das ist richtig gut geworden. Hätte ich zu Anfang gar nicht gedacht. Aber, weil da sah es noch richtig scheiße aus. Aber jetzt, wo es bewachsen ist, ist richtig hübsch. Sowohl hier die gerade Variante, als auch hier diese abgeschrägte Hangsicherung, die dann hier bewachsen ist. Das ist natürlich auch sehr schön. Aber das war mit Sicherheit auch nicht billig. Ich hatte ja ganz zu Anfang überlegt, also als wir dieses Wasserspiel, diese Kräuterschnecke, diesen Kräutergarten bei uns hinterm Haus machen wollten, war ich auch bei unseren Bruchsteinhändlern. Wir haben ja hier die Steinbrüche, wir sind ja hier quasi an der Quelle hier im Ort. Und habe mir dann die Preise angesehen. Ja, Gesundheit, ne? Habe mir die Preise angesehen und dachte so, nee, also dafür, sorry, da kaufen sich andere ein Auto für. Das ist ein bisschen viel. Und dann haben wir dann halt die Pflanzring-Variante gewählt, die deutlich günstiger war. Und jetzt, wo es bewachsen ist, sieht es auch schön aus. Aber Bruchstein passt halt hier wunderbar in die Gegend, weil hier auch sehr viel mit Bruchstein gebaut ist. Leider nicht zu dem Preis. Aha. Jetzt wissen wir es auch wieder. Eben eine nette Unterhaltung. Frau vom Balkon erläutert älterem Herrn unten auf dem Hof. Die Leute, die hier ein E-Auto kaufen, sind entweder Leute, die eine Solaranlage auf dem Dach haben oder Rentner, die das Auto kaum brauchen. Jetzt wissen wir das auch schon wieder. Ich bin ja weder noch. Ich würde mir aber trotzdem eins kaufen. Also, weil wir eh zwei brauchen. Zwei wären es dann ja nicht, aber eins schon. Ach, hab ich das nicht herrlich schlecht geschnitten? Egal, mit minutenlangen Atmopausen hätte sich auch nicht viel besser angehört. Es geht ja um die Message, um den seichten Spaß. Professionell können andere. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet diese Episode. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 55 vom 23.07.2021. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @radio_krd entgegen. In diesem Sinne danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi.